Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Was wäre, wenn Hitler nicht gestorben wäre oder ganz plötzlich wieder auftauchte, wie im Roman von Timo Wermes »Er ist wieder da«, oder die Nazis gemeinsam mit Japan die Welt regierten, wie in der Serie »The Man in the High Castle«, oder das Attentat auf Hitler und Konsorten, wie in Tarantinos Film »Inglourious Basterds« tatsächlich gelungen wäre. Diese Szenarien sind alle Teil sogenannter kontrafaktischer Darstellung von Geschichte. Ein Buch unter dem Titel »Schlechtes Gedächtnis – Kontrafaktische Darstellung des Nationalsozialismus in alten und neuen Medien« beschäftigt sich genau mit diesem Thema, und darüber habe ich vor der Sendung mit der Medienwissenschaftlerin Julia Schumacher gesprochen, die das Buch mit herausgegeben hat. Ich habe sie als erstes gefragt, ob der Anstieg der kontrafaktischen Darstellung der NS-Zeit in Filmserie und Buch auch daran liegen könnte, dass wir uns in der komplexen Zeit wieder nach einfachen Lösungen sehen. Zum Teil kann es daran liegen. Also wir beobachten so etwa seit der Jahrtausendwende eine, ja sagen wir mal, quantitative Zunahme an diesen kontrafaktischen Szenarien in den populären Medien. Also wir reden hier von Spielfilmen, TV-Serien, aber auch der Literatur oder Comics oder Computerspielen. Und wir vermuten, dass das mit mehreren Dingen zusammenhängt. Zum einen mit einem zeitlichen Abstand zu den historischen Ereignissen. Also wir müssen auch Strategien finden, um ein Publikum dafür zu interessieren für dieses Thema. Wir sind aber auch mit den Veränderungen durch die Digitalisierung und das Internet konfrontiert, sodass die Mediengeschichte, also alles das, was vorher schon über den Nationalsozialismus in populären Medien erzählt wurde, viel einfacher verfügbar ist, und deswegen kann man damit spielen. Aber die Darstellung des Nationalsozialismus, egal in welcher Form, ist immer sehr heikel, sorgt immer für Kritik, und kontrafaktische Darstellung, also dieses Was wäre wenn, ist ja, also da zuckt der ein oder andere Historiker, denke ich mal, noch sehr viel gewaltiger, oder? Auf Seiten von Historikern und Historikerinnen auf jeden Fall. Das liegt daran, weil also das kontrafaktische Spekulieren auch zu den nicht eben etablierten Methoden in der etablierten Geschichtswissenschaft gehört. Im Kontext von Populärkultur machen wir uns eigentlich immer eher darüber Sorgen, dass solche Formen des spielerischen Umgangs mit dem Nationalsozialismus, wobei wir ja auch dabei immer den Holocaust im Hinterkopf haben, zu einer Verharmlosung dieser Verbrechen führen könnte. Und deswegen ist die Konvention eigentlich, dass wir uns, wenn wir uns im Film oder in der Fernsehserie mit diesem Thema auseinandersetzen, dass wir dann eine möglichst realistische Form der Erzählung und Darstellung wählen sollten. Wo gelingt das denn in Ihren Augen? Also gibt es ein Beispiel, eine gute Serie, ein gutes Buch, einen guten Film, wo die kontrafaktische Darstellung genau das erfüllt? Dieses Kriterium der Angemessenheit, und das ist das Interessante an diesem Beispiel, dem verweigern sich diese kontrafaktischen Darstellungen sogar recht häufig. Das liegt daran wahrscheinlich, weil die eigentlich immer davon ausgehen, dass wir heute einen gesicherten Status quo haben, was unsere Erinnerungskultur angeht. Wir haben anerkannt, dass diese Verbrechen geschehen sind. Holocaustleugnung ist heute eigentlich kein Thema mehr. Und dass wir deswegen ein etwas freies Umgang damit entwickeln dürfen. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch in kontrafaktischen Erzählungen, ja sagen wir, denselben didaktischen Anspruch mitunter vertreten. Dafür wäre ein Beispiel Fatherland nach dem Roman von Robert Harris. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das ist ein heikles Thema, und die kontrafaktischen Erzählungen gehen davon aus, dass wir ein gesichertes Geschichtswissen haben. Das halte ich aber für eine sehr steile These, denn im Moment ist es doch tatsächlich so, dass es wieder mehr Holocaustleugner gibt. Und insofern ist es dann vielleicht doch ein wenig gefährlich, diese Art der Geschichtsschreibung. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Zu diesem Zeitpunkt scheint der Konsens, den wir darüber haben, welche Bedeutung auch die Erinnerung an den Holocaust auch für das Selbstverständnis der Bundesrepublik ausmacht, aber auch, dass es wichtig ist, an dieses Verbrechen zu erinnern, damit wir eine Wiederholung verhindern können. Dieser Konsens scheint zurzeit brüchig zu werden, weil er von verschiedenen rechten Seiten angegriffen wird. Dabei ist aber interessant, dass nicht die Ereigniskette selbst in Frage gestellt wird, sondern in der Regel eher die Bedeutung, die das haben sollte für unser Selbstverständnis, in Frage gestellt wird. Also wir sind hier im Kontext von, wir müssen jetzt auch mal die Schuld loslassen. Dabei wird aber nicht in Frage gestellt, dass das Ereignis stattgefunden hat, in der Regel. Eher eine gewisse Verharmlosung, und wird die durch solche Serien wie The Man in the High Castle oder was auch immer da gerade so auf dem Markt ist, noch unterfüttert durch die kontrafaktische Erzählung, die Trivialisierung des Holocaust? Oder kann man vielleicht was lernen? Ich denke, man kann auf jeden Fall was lernen, weil das Interessante jetzt auch an einer Serie wie The Man in the High Castle ist, ist, dass sie ja immer wieder auch Verbindungspunkte zur Gegenwart, in der sie entstanden ist, herstellen. Das machen diese Filme oder auch Serien generell. Und im Falle von The Man in the High Castle, das ja irgendwie eine Welt entwirft, in der die in den 60er Jahren die Nationalsozialisten auch die Vereinigten Staaten von Amerika regieren und dort auf eine breite Massenbasis gestoßen sein, macht natürlich darauf aufmerksam, welche schwierigen Rechten, welche politischen Tendenzen es in den USA gibt, die im Prinzip anknüpfungsfähig sind an nationalsozialistisches Gedankengut. Antisemitismus, Rassismus, ihre ganze gewalttätige Vergangenheit, die sozusagen über diesen Twist, dass man eine nationalsozialistische fiktive Welt entwirft, nochmal in Erinnerung gerufen werden. Und wie erklären Sie sich, dass das speziell in der Populärkultur so wahnsinnig boomt, in Anführungsstrichen? Das ist ja nicht nur Spielfilmserie, sondern auch im Computerspiel Wolfenstein beispielsweise ist das ja auch Nazi-Jäger in Amerika. Also das wird ja immer wieder bemüht, die kontrafaktische Darstellung. Ja, Nazi-Jäger ist natürlich ein interessantes Stichwort. Also durch die Populärkulturgeschichte und auch da haben wir natürlich irgendwie die wahren Verbrechen eigentlich der Nazis noch im Hinterkopf, eignen sich Nazi-Figuren als das ultimative Böse. Und diese Computerspiele, wie zum Beispiel auch Wolfenstein, sind ja mal mit dem Problem konfrontiert, ne? dass man Leute dazu anregt, jetzt irgendwie sich aktiv daran zu beteiligen, zu schießen, andere zu töten. Und bei Nazi-Figuren, die dann auch noch entsprechend übersteigert sind und irgendwie zu sagen, ja, das sind keine menschenähnlichen Figuren mehr, sondern eher so Nazi-Monster, da ist es dann sehr viel einfacher, einen Gegner zu finden. Also das ist, wie Sie vorhin gesagt haben, schon durchaus eine Form der Vereinfachung in einer komplexen Welt. Darf man das? Ja. Julia Schumacher über das von ihr mit herausgegebene Buch Schlechtes Gedächtnis, kontrafaktische Darstellung des Nationalsozialismus in alten und neuen Medien. Frau Schumacher, danke für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.